Ding. Clubding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute kommt der Mix in dieser Woche vom französischen DJ und Producer Nico De Andrea. Und los geht's mit Lily Wood and the Prick und Robin Schulz mit Prayer and See, Paul Kalkbrenner Extended Remix. Wir lieben einen guten Klassiker, einer freshen Edit und 10 Jahre ist dieser Banger jetzt am Start. Und in dieser Remix-Version wird's richtig geil. Apropos richtig geil, direkt danach Hidden Empire und das Ölfasslager. Massiver Crowd. Durch einen starken hymnischen Aufbau und einen geilen Drop gleich für euch im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Come On und Follow the Disco Ball. Ihr hört das Clubding. Ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und Solomon kann jetzt auch Disco. Sehr catchy, muss ich sagen. Sonority habe ich jetzt für euch aufliegen in der Playlist Clubding. Und zwar Bach in Heaven trifft auch absolut den Sommer-Vibe. Sehr tanzbar. Augen und Hände Richtung Sonne gestreckt, bitte. Und dann hätten wir Felsi mit Berlin Plex direkt danach. Bouncy, High Energy, Indie Dance Jumper vom brasilianischen Artist Felsi. Und Wave Wave mit Tom Budin, I Know, gibt's auch gleich noch in der Club-Ding-Playlist. Viel Spaß dabei. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Freak. We'll be right back. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Wave Wave und Tom Bodin, die legen mit ihrer Kollaboration einen Song vor, der in den kommenden Monaten die Menschen in den Clubs dieser Welt für ein paar wertvolle Stunden die Zeit vergessen lassen wird. Da bin ich mir safe sicher. Denn I know is Club-Ekstase pur. Habt ihr gerade eben gehört. In Clubding, die Sounds of the Underground. Jeden Montagabend on air für euch mit den geilsten Tracks. Und mit denen machen wir auch gleich weiter. Burgo und Africa Path. Eine Stimme, die kommt dir gleich bekannt vor. Nicht die direkt zu Beginn, sondern die Main Vocals. Die kommen nämlich von Sophia. Und das ist das Sample, mit dem auch Zerb und sie einen großen Erfolg haben. Mwaki, den Track kennt er noch, ne? Booker Shade und Regenerate hätte ich dann für euch. Dreamy Tech House Cut von dem Track, der im Original in 2010 erschienen ist, aber im Henry Bergmann Remix kommt er richtig gut nach vorne. Und Jimmy Jules gibt's auch gleich in der Playlist. Von Clubding mit Human Rights. Viel Percussion. wa mwaki Anya chere tati ako hike Anya na mosia ya kora kara Na kara kara weda kaga Ande wa mwaki akora wa mwaki Anya chere tati ako hike

Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Clubding und David Keller mit Afrojack und Raven. Yo, der geht auf jeden Fall ab. Dafür habt ihr Sascha Carassi gehört mit Memoria. Das war definitiv in die härtere Richtung, deshalb auch Release auf Adam Beyers Label. Und Jimmy Jules, vier Percussion, treibender Viervierteltakt und House sind die Elemente. Dazu Jimmy Jules schöne Stimme. Da ist eine gute Melange mit Human Rights. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch am Start. Jetzt im DJ-Mix. Und der Mix, der kommt diese Woche vom französischen DJ und Producer Nico De Andrea. Freut euch auf eine gute Mischung aus Pop, Afro House und Techno-Elementen. Außerdem haben wir wie immer jede Menge neue Release auch für euch mit im Gepäck drin. Also das wird ein sehr schöner Mix. Eine Stunde jetzt für euch an den Plattentellern. God real? Cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still. So you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste out. Pushing me away so I give a space out. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I will care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. I've seen all my mistakes, so look me in my eyes. Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take you. I'm not gonna better. It's not getting any easier. It's not getting better. It's not getting any easier. I never thought I'd become so cold inside. Easy, not hard like this. It's not getting better. It's not getting any easier. I never thought I'd become so cold inside. It's not getting better. It's not getting any easier. I never thought I'd become so cold inside. I'm try, I can do it.